Zum Marktansachsen Gründungstag der TVJK fragten die Zeitungen, Zeitschriften und Homepages von Nepal Sonderbeiträge. In der Zeitung APAN und auf den Homepages der Journalistengesellschaft Nepals und der Journalistengesellschaft Nepals für das Studium der Zuseideologie und der Songun-Politik erschienen die Beiträge über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung um das Zeitalter und die Geschichte. Die Zeitschrift Yoda September-Nummer publizierte mit den Fotos über die unbesiegbare Macht der koreanischen Volksarmee einen Beitrag unter dem Titel »Korea kämpft gegen den Imperialismus«. Aus gleichem Anlass brachten der zentrale Fernsehsender, der zentrale Rundfunk, die Nachrichtenagentur Sana und die Zeitungen Al-Baas und Al-Saura von Syrien Sonderbeiträge.